Die Landesausstellung der Erfolge bei der IT-Einführung 2016 wurde am 4. Oktober in der Ausstellung für drei Revolutionen in Pyongyang eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen teil Kim Ginam, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die leitenden Mitarbeiter und Werktätigen der Einheiten mit ihren Exponaten. Zur Schau gestellt sind rund 1000 Erfolge bei der IT-Einführung und IT-Produkte von mehr als 260 Komitees, Ministerien, zentralen Institutionen, Bildungs- und Forschungsinstitutionen, Fabriken und Betrieben und Einheiten für Informationsindustrie.